Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Heute möchte ich euch mal erklären, warum ich zum Beispiel Eulen, Honigwaben in meinem Bild habe, in meinem Podcast-Bild. Den Jingle habe ich ja schon mal erwähnt, es kommt auch nochmal genauer. Also die Eulen, die da drin sind, das ist von einem Bild von Michael Ledwig, unter Mike genannt, von 100farben.de. Das ist ein Tätowierer. Das war ein Wonnedu und die Eulen, die habe ich jetzt tatsächlich als Tattoo am Arm. Also wie ich dies gesehen habe, da war ich total hin und weg und die musste ich unbedingt haben. Das ist halt ein super Tätowierer. Er kann das richtig gut. Honigwaben, da denke ich mal, könnt ihr euch schon denken, warum. In der letzten Folge hat man ja meinen Mann und mich gehört, wie wir bei den Bienen waren. Mein Mann hat eine Beute im Moment. Er wird diesen Monat noch eine zweite Beute haben, eventuell noch eine dritte. Auf jeden Fall kriegt meine Schwägerin auch noch eine Beute, also ein Bienenvolk halt dazu. Dazu poste ich dann noch ein Bild von meinem eingepackten, frisch gestochenen Tattoo und Bollywood. Ja, der Jingle ist ein Bollywood-Musik, also indische Musik, habe ich ja schon mal erklärt. Ich mag halt die Bollywood-Filme ganz gerne, besonders den Shah Rukh Khan. Der war auch im ersten Film, den ich gesehen habe, Indian Love Story. Den indischen Titel kann ich nicht richtig aussprechen, deswegen lasse ich es lieber. Da geht es halt um einen Mann, der zu seiner Onkel zieht und sich halt in ein Mädchen verliebt, das aber halt nicht an die Liebe glaubt, so grob gesagt. Er ist allerdings herzkrank und will dann halt versuchen, dass sie sich nicht in ihn verliebt, sondern in einen anderen, so grob genannt. Es ist halt eine schöne Liebesgeschichte, die halt traurig endet, aber man irgendwie am Ende doch nicht so traurig ist. Das war meine erste Bollywood-Erfahrung. Die fand ich schon sehr schön. Den zweiten Film, den ich gesehen habe, ist in guten wie in schlechten Tagen. Ja, eine Familie, die sich, also einen Adoptivsohn hat und dann aber zerstreiten, weil er sich halt in ein Mädchen verliebt, was nicht in seinen Kreisen ist. Das sieht der Vater halt nicht so gerne. Eigentlich verspricht er, sie dann nicht zu heiraten, aber das tut er dann doch, weil ihr Vater gestorben ist und er sie nicht im Stich lassen kann. Am Ende oder nicht am Ende, mittendrin ist halt der Bruder, weil die Familie hat noch einen eigenen Sohn bekommen, nachdem sie ihn adoptiert hat. Derjenige, der die Familie wieder zusammenführen möchte und reist dann hinterher, wo der verstoßene Sohn ist und schafft es am Ende auch wirklich, dass die Familie wieder zusammenkommt. Also es ist meistens mit Happy Ends. Ich habe auch schon Filme gesehen, das ist nicht unbedingt mit Happy End und auch nicht so toll. Das sind aber nicht meine Favoriten. Dann gibt es noch ein Ich bin immer für dich da, das ist der deutsche Titel wieder, den ich sehr toll finde. Und Bagban, der Gärtner, da geht es um ein älteres Pärchen, das mehrere eigene Kinder hat und auch halt ein Adoptivsohn. Das merkt man am Anfang nicht so wirklich. Solange der Vater Geld hat und die Kinder immer was abgeben kann, waren die Eltern beliebt bei den Kindern. Die sind gern gekommen, haben Feiern gemacht. Dann war es so weit, dass er in Rente war und halt das ganze Geld vorher schon für die Kinder ausgegeben hatte, also nicht wirklich für sich was hatten. Und die Kinder hatten sich dann überlegt, sagen wir, die müssen sich trennen. Das machen die bestimmt nicht, weil die Eltern wollten mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Sind aber doch auf den Deal eingegangen, waren also getrennt für eine ganze Zeit und die leiblichen Kinder haben sich halt nicht so wirklich gut um die gekümmert. Die einzigsten war halt der eine Enkelsohn und bei der anderen Familie die Enkeltochter, die einigermaßen liebevoll mit denen umgegangen sind. Da gibt es dann halt auch wieder Happy End, die treffen sich beim einer Zugstation und verbringen halt einen schönen Tag, weil die da sind, wo die einen Hochzeitstag verbracht haben. Da werden die sogar in das Hotel eingeladen, müssen nichts bezahlen. Dann treffen die halt, wie die sich ein Auto anschauen, ihren Adoptivsohn, der nimmt sie mit nach Hause. Da darf er dann auf dem Platz sitzen, wo halt das Oberhaupt der Familie sitzt. Das durfte er bei seinem Sohn nicht. Da waren die halt so gerührt, dass halt die eigentlich nicht leiblichen oder nicht Familienangehörige doch wesentlich netter sind als die eigenen Kinder. Und halt Bagban, das ist halt der Gärtner, das ist ein Buch, was er geschrieben hat in der Zeit, wo er von seiner Frau getrennt wurde. Die Kinder suchen ihn dann auch, weil er halt nicht zum nächsten Kind gefahren ist und sie zum anderen halt nicht. Und ja, da wo der Vater halt war, hat er halt das Buch in so einem Musikcafé geschrieben und die haben das Buch gefunden und die haben sich dann dafür eingesetzt, dass das halt ein echtes Buch wird und konnten den dann überraschen, wie die den gesucht haben in einem alten Haus. Also auch ein total gut gemachter Film. Viele Einzelheiten verrate ich von den Filmen natürlich nicht, falls jemand das noch sehen möchte. Ich fand die auf jeden Fall sehr schön. Die sind auch sehr herzerweichend, finde ich. Und vor allem die Musik dabei. Also kein richtiger Bollywood-Film ist es, wenn nur wenig Musik ist. Es ist immer ganz viel Musik, Klemmer, Getanze. Also immer sehr schön mit den Saris. Ja. Ich schwärme halt sehr für die Bollywood-Filme. Es ist halt das, was ich gerne mag. Kann ich auch nicht immer gucken, weil Bollywood-Film geht nicht so wie ein normaler Film, eine Stunde oder so. Nein. Mindestens 2 Stunden oder 3 Stunden kann ein Film gehen, also weil halt sehr viel Handlung auch wirklich gezeigt wird. Es gibt auch einige Filme, die kennt man im Deutschen, sowas wie Romeo und Julia, ist halt in Bollywood so ein bisschen anders, noch gewaltvoller dann. Mir fällt jetzt nicht noch mehr ein, welche Filme umgesetzt wurden, aber es sind halt ganz viele. Guckst du auch Bollywood? Was ist Bollywood? Meine Kinder wissen genau, was Bollywood ist, ist aber nicht deren Geschmack. Mit Shah Rukh Khan und Rinti Krushan. Okay. Ashwayarai. Okay. Und wie die ganzen anderen Frauen heißen. Dazu, wie ich dazu gekommen bin. Dann gibt es noch mehr Themen. So, wie ihr gemerkt habt, habe ich meinen Jingle angepasst oder geändert. Also der alte Jingle ist immer noch irgendwie enthalten, aber ich habe auch tolle andere Musik gefunden, die mir gefallen hat und irgendwie zu mir passt. Darum ist es jetzt ein Mix aus was modern und aus Bollywood. Ich hoffe, ich habe das gut hinbekommen, dass sich das für andere genauso gut anhört wie für mich. Also ich fand das nicht schlecht. Und wer sagt denn, dass Intro und Outro dasselbe sein muss? Ich glaube niemand. Deswegen, ne, bleibt das Ende wie gehabt, wie es sonst auch immer war. Das gefällt natürlich den einen oder anderen nicht. Aber ich möchte mir selber treu bleiben und nicht irgendwas ändern, nur weil andere dann glücklicher sind. Ich hoffe, damit trete ich keinen auf den Schlips. War nicht meine Absicht. Ich habe zur letzten Folge von Leni von Enzyklia einen Kommentar bekommen. Hallo ihr zwei, danke für die Folge. Ich spiele auch das eine oder andere Instrument, aber meinen Nachbarn zuliebe spiele ich nicht so oft. Lach. Ich habe auch jahrelang in einem Orchester gespielt, aber mein schiefes Getröte ist Gott sei Dank in der Menge untergegangen. Smiley. Ich freue mich schon auf das nächste Hobby. Ja, ich mich auch. Dann habe ich einen Audiokommentar von Sönke reinbekommen. Hallo Marlies, jetzt komme ich auch endlich mal dazu, dir einen Audiokommentar zu schreiben. Ja, wo habe ich deinen Podcast gehört? Ich saß auf dem Autozug auf dem Hindenburgdamm auf dem Weg nach Sylt zu den Reichen und Schönen, auch wenn ich mir nicht erklären kann, was ich da zu suchen habe. Es war ganz interessant, dir und dem Oboman zuzuhören. Der hat wirklich schon einiges erlebt und viel zu erzählen. Du machst das wirklich super. Ich kann deiner Stimme gut zuhören. Ich könnte auch noch länger zuhören. Du hast sehr abwechslungsreiche Folgen. Du steigerst dich stetig. Also kurzum, einfach nur klasse. Mach weiter so. Ich freue mich auf jede Folge. Ich bin ganz schnell dabei, wenn eine Folge kommt und höre mir die sofort an. Die ist nicht länger als einen Tag ungehört. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen soll. Mach einfach weiter so, du bist super. Danke dir, das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ich höre dich auch sehr gerne, deine Stimme ist immer noch angenehm, genauso wie am Anfang in deinem Caravan Camping Podcast. Vielen Dank für deinen Audiokommentar, ich habe mich sehr gefreut. Und nun kommt ein paar Geräusche, wie ich anfange, etwas für die Verlosung in der 10. Folge vorzubereiten. Viel Spaß! Das ist die Big Shot. Das ist eine C6 vorm Herzen, die wir mal haben. Also wir haben erst eine Schicht von der Scheibe, Dann die Form unten. Dann das, was ausgestanzt werden soll. Dann nochmal. Und zack, hat man Herzen verschiedenen Größen. Und die kann man auf einen anderen Stoff nähen. So, das wird die Tüte, Tasche, wie auch immer, mit den Herzen. Die werden hiermit fixiert, das sind Style-Fix-Patches, damit die nicht mehr verrutschen. Weil beim Nähen kann es sein, dass die hin und her rutschen. Und halt gucken, wo möchte man das haben, nicht zu nah am Abstand, weil die beiden Seiten werden ja andersrum miteinander vernäht, genauso wie hier unten wird ja auch vernäht, damit es in der Tasche ist. Nur oben bleibt offen. Es reicht einer. Solche Style-Fix hier Dinger gibt es auch als Streifen, die man sich zurechtschneiden kann. Aber für kleine Applikationen finde ich die fertig in Rundschuhen nicht schlecht. Man macht die dann, zieht die hier dann ab. Muss halt gut andrücken. Oder am besten mit beiden Händen machen. Festdrücken noch. Und dann mit beiden Händen in der Hand nehmen und das dann hier abziehen, damit das hält. Dann schaut man, wo möchte ich es haben. Das große wollte ich recht mittig haben, vorne. Jetzt da unten. Und auch ein bisschen schief, macht nichts. Gut andrücken. Wenn man das drüber bügelt, dann fixiert das nochmal, dass das gar nicht mehr abgeht dann. Wobei, dieser Filzstoff ist schon so glatt, da muss ich jetzt nichts bügeln. Dann legt man das halt so übereinander. Hier unten wird lang genäht und hier oben auch. Je nachdem, was für eine Tüte oder Tasche man daraus machen möchte, kann man hier oben noch Henkel dran nähen oder Cam-Snaps zum Auf- und Zumachen. Das habe ich mir noch nicht überlegt. Am besten überlegt man sich das, bevor man es näht. Cam-Snaps kann man auch danach dran machen. Aber Bügel ist wesentlich einfacher, wenn das noch nicht genäht ist. Dann kann man sie hier dran platzieren. Einmal rum hat man auch eine schöne Kante, also von außen, damit man die schöne Seite, die Dinger nicht sieht. Dann wird halt genäht. Das Nähen erspare ich euch, weil das ist nicht gerade leise. Die Overlock ist nicht leise, die normale Nähmaschine ist nicht leise. Dann wünsche ich viel Spaß mit den gewonnenen Taschen. Es wird 3 Stück in dieser Art geben, die werden aber immer etwas unterschiedlich sein, weil die Herzen nie genau gleich liegen werden. Viel Spaß mit dem Gewinnen! Hier Stich, zickzack noch dazu. Einmal normal zunehmen. Dann hat man von der Overlock diese Enden. Die schneidet man nicht ab, weil sonst alles aufrubbelt. Man sucht sich hier bei der Naht einen Weg, fädelt das rein, zack, und dann ist es sicher weg und es kann nicht aufgehen. Und das macht man an allen 3 Ecken. Die Knöpsel, die dann übergucken, darf man dann abschneiden. Kann das nicht so leicht aufgehen, dann macht man die noch sauber, in Fusseln oder bei mir meistens enttarnen, wegen den ganzen Hunden und Katzenhaaren, hier oben meistens eher Katzen. Ist ein Beutelchen fertig. Und schwuppdiwupp habe ich gemerkt, ich habe vergessen, die Herzen anzunähen vorm Nähen. Ups, das passiert, aber die sind mit einem Style-Fix fest, von daher ist es gar nicht so schlimm, dann kann man noch per Hand nacharbeiten. Wenn man rundherum genäht hat, sieht das so aus und wir wollen aber, dass es so aussieht. Das heißt, hier ist das Ende. Ich habe die beiden Faden hier zusammen verknotet und dann abgeschnitten. Das mache ich jetzt bei den ganzen anderen auch. Da sind die 3 Schönheiten. Ich habe jetzt auch Zickzackstich einmal verwendet. Und ich fand, Zickzack ist irgendwie am Ende doch das Schönste. Per Hand fand ich jetzt am zweitschönsten. Und gerade Strich, naja, da sieht man halt jeden Fehler, wenn man unsauber näht. Oh, das ist noch Tüdelbändchen, was weg muss. Oh, Wilma war auch in der Nähe. So sind sie alle 3 nochmal individueller, was sie ohnehin schon sind, mit den verschiedenen Streifen oben. Dann solltet ihr aufpassen, dass wenn ihr zusammennäht, Herzen annäht, der Gurt nicht hier drauf kommt, sonst habt ihr ein Problem. Entweder ribbelt man alles auf oder man schneidet es ab und schummelt. Ich hatte jetzt keine Lust auf aufribbeln, hab geschummelt. Ich habe so ein Blümchen dazwischen gesetzt. Ich hoffe, das ist okay. Es ist ja auch nur zur Verpackung des Gewinns gedacht, diese süßen Tüten. Wusstest du, dass die meisten Wespen, die man vernichten lässt, gar nicht die Bösen sind, die einem das leckere Essen klauen wollen? Es gibt Wespen, die stehen auf Zucker, die kommen und nerven und ärgern. Das sind aber nicht die Wespen, die sich gerne in Hauswänden, Dächern niederlassen. Nein, das sind andere. Die, die gerne zum Zucker kommen, sind Erdwespen. Sowas erfährt man, wenn man zu einem Vortrag geht über Hummeln und Wespen. Es folgt live eine kleine Bienengeburt von 2015. Da, ja, ich hab's. Sie kommt. Ja, fehlt noch ein ganz kleines Stück. Die kommt. Ja, da laufen schon mehrere neue Bienchen. Ja, ganz viele.